bleib wie du bist. Mach nur das, was dir gefällt. Bleib dir treu, hab viel Humor, dann macht dir keiner etwas vor. Dann bist du ein wahrer Held. Lass dich mal so richtig gehen, hab keine Angst und du wirst sehen. So ein Leben ist echt schön. Löst, weil du dich damit selbst betrügst. Sei dir voll darüber klar, nichts bleibt ewig wie es war. Die Dinge ändern sich nun mal. Wir spielen für dich und für den Rest. Bist du bereit, dann halt die Welt. Leben heißt, im Spiel.